Alles ausmachen und schnell bitte! wir gegen den Sturm. Komm, lauf mit dir gegen den Wind. Wann ist es soweit? Wieder vereint für die Ewigkeit. Und irgendwann brechen wir dann aus. So wie ein Vulkan. Nichts und niemand hält uns auf. Nichts und niemand hält uns auf. Nichts und niemand hält uns auf. Wir gehen jetzt nach Haus. Wir gehen jetzt nach Haus.